Viertes Kapitel: Höhepunkte des chronologischen Wirrwarrs. Was soll man dazu sagen, wenn uns zum Beispiel von Willmanns folgendes Ergebnis seiner Studien über gewisse Tatsachen während der Zeit Ottos des Dritten berichtet wird? Es handelt sich um das Datum des Todes Lothars von Frankreich. Zeitgenossen Lothars, ja gleichsam Augenzeugen, haben das immerhin nicht ganz unwesentliche Ereignis in ihren gleichzeitigen Aufzeichnungen angemerkt. Ein Zeitgenosse, nämlich Richer, erzählt uns da, Lothar sei im Spätherbst des Jahres, wo er Verdun eingenommen, nämlich 984, gestorben. Und doch wissen wir aus dem Gebetbuch seiner Frau und aus Gerberts Briefen, also ebenfalls aus gleichzeitigen Zeugnissen, dass er am 2. März, und zwar des Jahres 986, verschied. Man könnte nun die so beliebte Erklärung auftischen, Richard sei ein kleines Versehen unterlaufen. Aber der Zeitgenosse Richard verrät über Lothars Tod und Persönlichkeit in jedem Punkte die krasseste Ignoranz. Denn, so müssen wir vernehmen, kann man es einem Schriftsteller, der den kaum 45 Jahre alt gewordenen Lothar oft gesehen haben muss, verzeihen, wenn er ihm ein Alter von 68 Jahren beilegt? Nein, einem Zeitgenossen können wir das auf keinen Fall verzeihen. Es sei denn, er wäre nicht ganz richtig im Kopfe. Ein anderes Beispiel, Hermann von Reichenau und das Chronicum Suevicum betreffend. Nach Breslau soll vermehrter Auszug aus der Chronik Hermanns, Bezeichnung H, sondern ein von dieser Chronik völlig unabhängiges Werk sein. Wie steht es nun um die Chronologie derselben Ereignisse in H und S? Gar nicht mehr erstaunt nehmen wir als selbstverständlich zur Kenntnis, dass die Daten in beiden Werken verschieden sind. Ein sehr zerstreuter Schriftsteller muss der Verfasser des Chronikon S gewesen sein, denn er gerät oft mit seinen eigenen Angaben in die krassesten Widersprüche. Zum Beispiel lässt er zu 539 bereits die Franken unter König Theudebert besiegt werden, während er dessen Regierungsantritt erst 546 ansetzt. Wie soll man aber folgendes merkwürdige Verfahren benennen, das der mittelalterliche Chronikenschreiber anzuwenden beliebt? Er lässt nämlich in den ihm vorliegenden beiden Listen der Äbte von Reichenau und St. Gallen bei Aufnahme in sein Werk eine ganze Reihe von Äbten ausfallen. Einfach ausfallen, und zwar wahllos, ganz nach Willkür und Laune. Selbst die wohlwollendste Beurteilung wird in dieser Auswahl aus den Abtlisten der beiden Klöster keine Ratio entdecken können, planlos, wie aufs Gratwohl sind die Namen bald aufgenommen, bald fortgelassen. Siehe Seite 156. Was soll man zu solcher Geschichtsschreibung sagen? Verlegen stehen die Historiker solcher psychischen Rätselhaftigkeit gegenüber. Unser Chronikenschreiber springt ja sichtlich mit den Äbten um, als wüsste er ganz genau, es handelt sich ja um erdichtete Personen. Was auch der Fall ist. Äbte, Bischöfe auf der historischen Ebene wie Schachfiguren hin und her schieben, ist übrigens beileibe keine Spezialität des Verfassers vom Chronicum Suevicum. Man kann sagen, alle mittelalterlichen Geschichtsschreiber verfügen souverän über gewisse historische Personen, entweder indem sie Äbte, Bischöfe und so weiter glatt erfinden oder erbarmungslos von der Bildfläche verschwinden lassen oder sie doch chronologisch nach ihrem unerforschlichen Ratschluss auf diesen oder jenen Zeitpunkt festsetzen. Haben denn diese mittelalterlichen Chronikenverfasser etwa auch Päpste aus dem Nichts hervorgezaubert? Da dieser Gegenstand später ausführlich behandelt werden soll, hier nur folgender kleiner Beitrag. Die Rede ist von Päpsten unter Otto dem Dritten. Deswegen ist es nicht möglich, den angeblichen Papst Johannes den 15., Filius Roberti, auf die Autorität des Marianus Scotus, Godefridus Viterbiensis, zwei mittelalterliche Geschichtsschreiber und anderer noch unlauterer Quellen zwischen Bonifaz dem 7. und Johannes den 15., Filius Leonis, mit einer Regierungszeit von 4 Monaten als eine historische Person anzunehmen. Abgesehen davon, dass das in seinen Nachrichten ganz unabhängigen Chronicum Carvense ihn nicht kennt, auch Marianus sich hier gerade als ganz ungenau erweist, muss uns der Umstand, dass diese 4 Monate in 2 Sedis-Vakanzen nach dem Tode Bonifaz des VII. Und nach Johannes dem 15. Filius Roberti unmöglich zwischen dem urkundlich nachgewiesenen Ende der Regierung Bonifaz des VII. Und dem Anfange von Johannes dem 15. Filii Leonis Platz finden und dass dieser letztere, Gregors des 5. Vorgänger, sich der 15. und nicht der 16. nennt, veranlassen, ohne weiteres diesen Johannes Filius Roberti unter die Zahl jener mystischen Personen zu verweisen, an denen die ältere Geschichte der Päpste ja überhaupt keinen Mangel leidet.